1. Nadabanda Bihu, Dyson Arons, Namen Iya Rajafanan, Fulton Sie Mit Fuhr und Legten Rajawerk darauf, Wodech Sie Jawe ein Unerlaubtes Fuhropfer darbrachten, das ihnen nicht befohlen hat. 2. Daraufhin ging Fuhr von Jawe aus, Wurzert Sie, und Sie starben dort vor Jawe. 3. Mose erklärt Aaron, dass sich hier Jawe's Ankündigung erfüllt, und denen, die mir nahestehen, will ich mein Heiligkeit erweisen und vor dem ganzen Volk will ich mich verherrlichen. Aaron schwieg daraufhin. 4. Anschließend rief Mose Misael und Elzaphan, die Son von Aaron's Onkel Uziel, herbei und befahl ihnen, ihr Verwandten vom Bereich vor dem Heiligtum wegzutragen und sie außerhalb des Lagers zu bringen. 5. Sie folgten Moses Anweisung und trugen die Leichen in ihren gewonnen aus dem Lager. 6. Mose wies Aaron soe sein Son Eliezer und Ithamaren, ihr Haupte nicht zu entblossen und ihr Kleider nicht zu zerreißen, anden Falls werden sie sterben und Jahwe wird seinen Zorn über die gesamte Gemin bringen. Das Übrig Volk Israel, das Gans Haus Israel, sollte jedoch den Brand beweinen, den Jahwe verursacht hat. 7. Ebenso dürften sie die Tür des Offenbarungszeltes nicht verlassen, nicht zu sterben, da das Salbel Jahwe's auf ihnen war. Sie befolgten Moses Anweisung. 8. Und Jahwe sprach zu Aaron, 9. Du und dein Son dürft keinen Wein oder Berauschens Getränk trinken, wenn das Offenbarungszelt betretet, damit nicht stirbt. Dies ist ein Uige Satzung, die von Generation zu Generation beachten sollt. 10. Sollt zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen soe zwischen dem Reinen und dem Unreinen unterscheiden können. 11. Und sollt die Israeliten als Satzungen lehren, die Jahwe ihnen durch Mose verkündet hat. 12. Mose befahl Aaron soe Eliezer und Ithamar, seinen verbliebenen Sonen, nehmt das Speisopfer, das von den Jahwe darbrachten Fuhropfern übrig geblieben ist, und est is angesort neben dem Alter, denn es ist hoch heilig. 13. Deshalb sollt erissen einem heiligen Ort essen, denn es ist der Anteil, der dir und deinen Sonen von den Fuhropfern zusteht, so wird es mir befohlen. 14. Die Weberbrust und die Hebekuhl hingen sollt zusammen mit ihren Sonen und Tochtern, an einem reinen Ort essen, den sie sindjuk als Anteil von den Heilsopfen der Israeliten zugewiesen werden. 15. Die Hebekuhl und die Weberbrust sollen zusammen mit den Fettstacken, die für die Fuhropfer bestimmt sind, als Webopfer vor Jahwe darbracht werden. Danach sollen sie dir und deinen Kindern als ein für allzeiten Feststehengeber zustehen, wie Jahwe es befohlen hat. 16. Als Mose sich eingehend nach dem Sündopferbach erkundigt und feststellte, dass dieser Verbrand worden war, zernte heftig über Eliezer und Ithamar, die verbliebenen Son Aarons, und fragte, 17. Warum hat das Sündopfer nicht ein heiliger Stack gegessen? Es ist doch hoch heilig, und hat es ju gegeben, die should der Gemin zu besiegen und für sie sooner vor Jahwe zu erwerken. 18. Da sein Blut nicht ins in ihr des Heiligtums gebracht word, hat it es im Heiligen Berserk essen müssen, ich es befohlen hat. 19. Aaron antwortet Mose, bedenk, sie haben Hüter Sundopfer und Brandopfer vor Jahwe dargebracht, und mir hat denek solches Unglück getroffen. Wenn ich nun hüt Sündopfer Fleisch gegessen hat, wird das wohl Jahwe gefallen. 20. Als Mose dies hort, zeigt sich damit zufrieden.